Schloss Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 1. März 1791. Du hast eine schreckliche Krankheit überstanden, und es ist, als ob du mir von Neuem geschenkt wärest. Meine Krankheit war nichts dagegen, wohl dir, dass du eine so brave Gattin gefunden hast. Ohne ihre Sorgfalt hättest du schwerlich gerettet werden können. Deine jetzige Empfindung auf der Brust kann sehr leicht bloß aus einer größeren Reizbarkeit eines noch wunden Teils entstehen, der erst nach und nach völlig heilt. Jetzt fragt sich's nur, was du tun musst, um dich zu schonen, und ich bin sehr durch deine Äußerung wegen der Vorlesungen im nächsten Sommer beruhigt. Die jetzige Dispensation kann dir der Hof gar nicht versagen und gewiss auch die künftige nicht, sobald er den Vorteil der Universität versteht. Wenn du mit deinem Unterleibe nicht zufrieden bist, so fehlt es gewiss an Bewegung. Lass dich ja nichts abhalten, regelmäßig eine Stunde täglich dazu auszusetzen. Auch ich habe dies Bedürfnis und rechne allemal falsch, wenn ich diese Stunde Zeit ersparen will. Mein Kopf taugt den ganzen folgenden Vormittag nichts. Du hast die Gewohnheit, dich beim Arbeiten sehr zusammenzukrümmen. Ein Stehpult wäre dir gewiss sehr nützlich, allenfalls mit einem Sattel, um halb dabei zu sitzen. Der verwünschte Kalender macht mir bange. Eine Reise wäre viel gescheiter. Wenigstens rechnen wir nun umso gewisser, dass du zu uns kommst. Wäre dir's nicht möglich, auf die Leipziger Messe zu kommen? Wir werden vermutlich dort sein. Für heute leb wohl und erhalte dich uns, deine liebe Frau. Grüße herzlich, dein Körner.